Konkurrenz. Die Waffen sind geladen, wir schießen auf euch. Es gibt kein Erbarmen. Sebi und Tech, Leute, machen die Spaß. Blatt laberst nur Scheiße, wir wissen, dass du Angst hast. Überall, möchte gern's überall. Letzten Rapper im Rap sind sie hart und machen auf. Gangster-Rapper, alles große Labertaschen, alles nur feige Rappen. Das sind keine Märchen, sondern Tatsachen. Wut und Hass, ich hab keinen normalen Gedanken. Ihr seid mir ausgeliefert, könnt nichts gegen machen. Ich hab keine Skrupel, die Polizei ist machtlos. Jeder wird gefickt mit Messer und Schlagstock. Wir werden verfolgt von der Streife in Zivil. Ständig was zu suchen, ständig klingelt's an der Tür. Keiner von den kleinen Rappern kann uns in die Quere kommen. Ihr wisst, was passiert, Bitch, wenn Waffen kommen. Deine Konkurrenz, Schienenmaskenüberfall. Mach nicht auf Wert, du siehst, Gänse gibt es überall. Keine Konkurrenz, denn wir kommen und ficken dich. Scheiß auf dein Image, jeder weiß, dass du behindert bist. Keine Konkurrenz, wenn wir kommen, wird gebankt. Hände hoch, Butter fleißig und du rennst. Keine Konkurrenz, denn es kommen zwei harte Jungs. Scheiß auf, was du sagst, denn so sind halt die Straßenjungs. Yeah, ich komm in Bands, yeah, ich sehe keine Konkurrenz. Im Gegensatz zu euch haben wir schon 100.000 Fans und die wollen mich. Guck, Erfolg spricht, ich bin wieder da. Halt die Fresse, jeder weiß, dass du ein Spaß bist, yeah. Der Krepto und Sebio, Tore ficken jetzt das Kilo. Jeder will nach oben, doch wir kicken hier die Kilos. Und es ist so, es bleibt so, verteilt ruhig deine Zeit. Und welcher Rapper kommt, welcher Rapper will uns einholen? Dancer Life, Dancer Style, wer wir hin und Dancer sein. Wir kommen jetzt zu dir und treten deine Fans ein. Polizei gibt es nicht, das ist nicht die Mittelschicht. Halt die Fresse, ich fick dir dich und was ist aus dem Gleichgewicht. Jeder tippt, jeder raubt, jeder klaut, jeder will hier raus. Das ist unser Leben, man will einfach nur hier raus. Verdammt, und du denkst, doch du tippst hier weiter. Doch du weißt, dass du heute daran scheiterst. Wo soll ich einfallen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist wie tot, denn ich hab von dir die Nase voll. Ah, ich komm allein gegen drei, so bin ich. Eure Zeit ist jetzt hiermit vorbei. Sebio Black und Tech. Keine Konkurrenz, Skimaskenüberfall. Mach nicht auf Ghetto Cheese, Gangster gibt es überall. Keine Konkurrenz, denn wir kommen und ficken dich. Scheiß auf dein Image, jeder weiß, dass du behindert bist. Keine Konkurrenz, wenn wir kommen, wird gebankt. Hände hoch, butterfleischig und du rennst. Keine Konkurrenz, denn jetzt kommen zwei harte Jungs. Scheiß drauf, was du sagst, so sind halt die Straßenjungs.